We feel that he did murder Burak. Wir glauben, dass er 2 Jahre vorher Burak erschossen hat. Und weil er damit durchgekommen ist, war er überzeugt, auch mit dem Mord an unserem Sohn Luke durchzukommen. Wir sind zu 99,9% sicher. Das gab ihm die Sicherheit, rauszugehen und das Gleiche noch einmal zu tun. Er dachte, er stehe über dem Gesetz. Wir sind überzeugt, dass unser Sohn Luke noch leben könnte, wenn sie damals gründlich ermittelt hätten. Insofern halten wir die deutsche Polizei und die Behörden für mitschuldig am Tod unseres Sohns. Das kann nicht alles Zufall sein. Seine Länge und seine Ansehen, seine Alter, es passt ganz genau Braks Täter. Das heißt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er auch der Mörder von Burak war? So 95%, ja, weil er kennt ganz genau hier Umgebung. Er mag keine Ausländer. Er kann auch mit dem Waffe ganz gut umgehen. Er ist so ein Typ. Burak und Luke. 2 Morde in Berlin-Neukölln. Feature von Philipp Meinhold. Kapitel 1. Der Mord an Burak. Am Abend des 4. April 2012, dem Mittwoch vor Ostern, kommt Burak spät vom Sport. Zu Hause trifft er seine Mutter. Er hat gesagt, ich komme mal gleich zurück, weil meine Freundin wartet mich auf draußen. Es war 10 Uhr, gegen 10 Uhr. Wir haben auch mit Papa gesagt, Burak, ist es zu spät, du hast morgen Arbeit. Dann, ich komme gleich, ich warte nicht so lange. Burak Bektaş ist 22 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern und 2 jüngeren Geschwistern im Süden Neuköllns und macht eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Sein Leben war immer schnell, schnell. Er musste entweder Sport machen oder mit Milke spielen oder mit Vati spielen oder seine Muskeln zeigen. Guck mal, Mama, guck mal meinen Bauch an. Schlag meinen Bauch, Mama, ist ganz hart. So war so ganz fröhlich. Vor der Tür warten an diesem Abend Buraks Freunde Ömer und Zeltunç. Sie haben nichts Bestimmtes geplant, wollen einfach irgendwo sitzen, etwas trinken und quatschen. Beim Getränkekaufen treffen sie zufällig Alex und Markus Jamal, den jüngeren Bruder eines Freundes von ihnen. Die beiden sind 16 und 17 Jahre alt, die anderen Anfang 20. Die wollten auch etwas trinken, waren bei Kaisers einkaufen, haben uns gefragt, was wir wollen, machen wollen und wir meinten auch was trinken, dann meinten die, wir können ja was zusammen machen. Und haben wir die gleich mitgenommen. Ömer, ein Freund von Burak aus Kindertagen. So, hier sind wir dann runtergelaufen, bis zu der Bank da hinten. Und haben dann da angefangen, halt ein bisschen was zu trinken und zu quatschen. Eine Weile sind die 5 Jungs in einem kleinen Park in Buko, inmitten einer ruhigen Einfamilienhaussiedlung. Direkt um die Ecke von Buraks Elternhaus. Wart ihr öfter hier auch in dem Park? Oder? Nein, hier waren wir zum ersten Mal. Hier waren wir halt an der Bank, haben getrunken und gequatscht. Später kaufen sie an einer nahegelegenen Tankstelle eine Flasche Wodka und Zigaretten, gehen schließlich die Rudower Straße Richtung Nachtbus herunter. Kurz vor der Bushaltestelle habe ich dann Zigaretten rausgeholt. Ich meinte, lass uns eine rauchen. Ja, dann habe ich Zigaretten rausgeholt, jenen einen gegeben. Dann standen wir da auch so ca. 20, 30, 40 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Vor der Rudower Straße 51 bleiben sie stehen. Ein unscheinbares Mietshaus mit Friseursalon und Schweizer Fondue-Restaurant im Erdgeschoss. Das hat um diese Zeit aber schon zu. Es ist jetzt etwa 20 Minuten nach Mitternacht. Wie wir da standen und geredet haben, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Auch im Nachhinein, wo die Tat passiert war und ich schon irgendwie durch die Bilder gesehen habe, wie der Tatort aussah, kann ich mich auch gar nicht an den Tatort erinnern, an diesen Salon, an die Straße da, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Ja, und dann ist uns ab und zu mal ein Mann da hinten hinter den Bäumen, da waren ja noch einige Pflanzen, ist uns aufgefallen, dann war er mal wieder weg. Dann sind noch ein paar Minuten vergangen, kam halt ein Mann mit einer verdeckten Kapuze zu uns in unsere Richtung. Von wo kam der? Von der Bushaltestelle halt. Kam er zu uns, ohne was zu sagen. Anscheinend habe ich mich gedreht und ihn gesehen und eine Gestalt habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet, so halt normal gebaut schon irgendwie. Das ist das Einzige. Aber wie er kam, ging, es ging alles so schnell. Also da habe ich wirklich nur diese Gestalt. 1-2 Meter vor uns hat er dann halt seine Waffe rausgeholt, hat angefangen zu schießen. Und dann auf einmal ging es schon los. Bam, bam, bam. Der eine liegt auf dem Boden, ich liege auf dem Boden, die anderen schreien. War wie so ein Horrorfilm auf jeden Fall. Ich wusste halt nur noch genau, wie ich zu Boden ging und dann auf die Seite gefallen bin. Und dann, es ging alles sehr, sehr schnell, aber diese Sachen sind wirklich noch so wie in Zeitlupe passiert. Dann haben wir uns alle verteilt. Zeltung, Burak und ich sind auf die Straße gerannt. Zeltung hatte geschrien, ist eine echte Waffe, rennt weg. Dann sind wir halt auf die Straße gerannt. Dann ist uns aufgefallen, dass Burak runtergefallen ist. Ich dachte, er ist gestolpert oder so. Dann bin ich zurück zu ihm, Zeltung auch. Und Zeltung hat sein Gesicht hochgehoben, war überall Blut verschmiert. Er meinte zu mir immer, renn weg, er hat mich gezogen, ging halt nicht. Ich war einfach auf den Knien neben ihm. Also hab mich da hingesetzt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war. Da habe ich den Mann angeguckt, der stand hier ganz ruhig. Also er war irgendwie ganz locker. Hat seine Waffe angeguckt, einmal zu jedem rüber geguckt, hat sich umgedreht, ist einfach langsam weggelaufen. Dann ist Zeltung halt im Krankenhaus gerannt. Ich war noch bei Burak, Markus und Alex lagen nebeneinander hier auf dem Gehweg. Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Dann auf einmal habe ich es doch gemerkt, weil ich nicht mehr so bei mir war, habe ich das gemerkt. Habe ich auch schon das Blut an meiner Hand gesehen. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist vorbei. Ich weiß nur noch, wie ich lag, aber dass ein Schuss kam, dass einer geschossen hat und weiß ich nicht, nur die Gestalt und halt das Gefühl. An den Asphalt, wie man halt da lag und wie das halt einen runtergezogen hat. Dann kamen schon die ersten Krankenwagen und die ersten Menschen, die uns hier berückt haben. Haben Burak, Alex und Markus mitgenommen. Burak gleich hier im Klinikum Neukölln, weil er, glaube ich, der Einzige war, der nicht bei sich war. Ja, dann kamen schon die Polizisten und alle Reporter und alles. Dann standen wir hier, Zeltunsch und ich. Und hattest du den Eindruck, er hat gezielt geschossen oder war es ihm eigentlich egal, wen er trifft? Ich glaube, er wollte einfach alle treffen. Auch als wir gerannt sind, habe ich auch gemerkt, dass er in unsere Richtung nochmal geschossen hat. Erinnerst du dich, wie oft er geschossen hat? 4-5 Mal oder mehr locker. Weil nach einer Zeit hat man es nicht mehr so wahrgenommen. Alex kommt mit einem Bauchschuss ins Obernkrankenhaus. Markus Jamal mit Schüssen in Bauch und Arm auf die Intensivstation im Unfallkrankenhaus Marzahn. Burak ist nicht mehr zu retten. Er stirbt im Klinikum Neukölln an einem Lungendurchschuss. In den Tagen nach dem Mord ermittelt die Mordkommission auf Hochtouren. Die Überwachungskameras der umliegenden U-Bahnhöfe werden ausgewertet, Bus- und Taxifahrer aus der Gegend befragt. An den Ostertagen klingelt sich eine Hundertschaft Polizisten durch die angrenzende Einfamilienhausgegend. Sie erkundigen sich nach Beobachtungen aus der Tatnacht und auffälligen Personen in der Nachbarschaft. Buraks Freunde werden nach möglichen Motiven in ihrem Umfeld gefragt. Ob wir irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Mädchen haben, wo die Väter sein könnten, oder ob wir ein paar Wochen davor eine Schlägerei hatten, hatten wir auch nicht. Oder ob er ein Mädchen verletzt hätte oder irgendeiner von uns, hatten wir auch nicht. Anwohner spekulieren über Bandenkriminalität und Drogen. Die Presse schreibt von einer möglichen Eifersuchtstat. Auch ein Ehrenmord wird unterstellt. Doch ein Motiv im persönlichen Umfeld der jungen Männer schließt die Polizei bald aus. Auch die anderen Ansätze führen nicht weiter. Das heißt also, Burak und seine Freunde sind Zufallsopfer geworden. Ja, der Täter konnte nicht wissen, dass er sie dort antreffen würde. Die Zusammensetzung der Gruppe war zufällig. Keiner von ihnen hatte sich vorher an diesem Ort länger aufgehalten. An sich ist es kein bekannter Treffpunkt, an dem man sich verabredet. Spätestens als Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner den Fall ein Jahr nach der Tat in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert, ist klar, dass die Polizei keine weiteren Ermittlungsansätze hat. Das Besondere an diesem Fall ist, dass der Täter so wenig gehandelt hat. Es gab da keine Ansprache. Der hat kein Wort gesprochen. Der hat sich da nicht mit denen vorher irgendwie auseinandergesetzt, sondern er tritt hinzu, schießt ohne Vorwarnung, dreht sich um und geht wieder. Das bedeutet für uns auch das Problem, dass wir bei so wenig Täterhandeln wenig Schlüsse draus ziehen können, was Motivation angeht, was das für ein Mensch sein könnte. Und bei so wenig Aktion hinterlässt jemand auch wenig Spuren. Das ist auch ein Problem in diesem Fall. Da stehen einige junge Leute zusammen herum, in der Nähe von zu Hause, albern herum. Jemand kommt dazu, schießt in die Menge, tötet einen Menschen, verletzt zwei weitere schwer und geht. Kein Motiv erkennbar, Täter unbekannt. Der Anwalt von Buraks Familie, Mehmet Daimagüler. Nun hat sich in den letzten Jahren etwas getan. Wir haben ja das Auffliegen der NSU-Zelle und dort haben wir es nicht mit einem, sondern 10 Fällen zu tun gehabt, wo Menschen aus nicht erkennbarem Anlass erschossen wurden, wo kein Motiv erkennbar war, wo auch das Resümee rätselhaft war. Daimagüler ist auch Anwalt im NSU-Prozess. Dort vertritt er die Angehörigen von 2 Nürnberger Opfern. Wir haben viel gelernt aus diesem Fall. Wir haben viel verstanden seitdem über das Vorgehen von Neonazi-Extremisten, von Neonazi-Terroristen. Und vor allem habe ich gelernt, dass eben kein Mordfall unterm Strich rätselhaft ist, dass da immer ein Motiv ist. Dass auch ein Motiv hier vorliegt. Das Motiv ist der Migrationshintergrund. Ja, der drängt sich auf, wenn da 3, 4, 5 Jugendliche mit Migrationshintergrund da stehen oder ein türkischstämmiges Opfer wird erschossen, dann ist das natürlich eine Sache, die man ins Auge fassen muss. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zum NSU, die fehlende Planung der Tat. Mundlos und Böhnhardt haben ihre Opfer, die Betreiber kleinerer Läden und Imbisse, vorher längere Zeit ausgespäht. Das war bei Burak und seinen Freunden nicht möglich. Der Täter muss die Tat spontan begangen haben. Er muss die Gruppe gesehen und die Gelegenheit wahrgenommen haben. Zum Stand der Ermittlungen kann ich mich relativ kurz fassen. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Wir haben alles getan, um die Tat aufzuklären und tun das auch weiterhin. Aber es ist uns bislang nicht gelungen, einen Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Können Sie denn was dazu sagen, wie in Richtung eines rechten Tathintergrundes, eines rassistischen Motivs ermittelt wurde? Nein, da kann ich Ihnen Einzelheiten nicht zu sagen, da wird alles abgeklopft. Aber Sie müssen natürlich erstmal Anknüpfungspunkte haben. Wenn Sie die nicht haben, dann wird es schwierig. Und wir haben alles sehr sorgfältig geprüft, jeden Stein umgedreht, aber wir haben einfach bislang zumindest diese Anknüpfungspunkte nicht gefunden. Und das macht die Sache so schwierig. Insgesamt gut 130 Hinweise gehen bei der Mordkommission ein. Einer der letzten stammt aus dem Dezember 2013. Damals wendet sich der Besitzer eines Neuköllner Sexkinos an die Polizei, weil er vermutet, dass einer seiner Kunden etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Er kam immer rein hier und dann haben die Mädels mir erzählt, er hat eine Pistole bei sich. Der Betreiber des Sexkinos, das sich in einem kleinen Neuköllner Ladenlokal befindet. Ein Pornokino mit 2 angeschlossenen Zimmern. Ja, dann habe ich gedacht, na ja, das wird wahrscheinlich eine Schreckschusspistole sein. Und habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Und irgendwann hat er mich angesprochen, ob ich Munition besorgen kann. Dann sage ich, die kriegst du doch in jedem Laden, Schreckschuss oder Gas oder was. Nee, nee, echte 9 mm. Ich sage, damit habe ich ja nichts zu tun. Das alles passiert ein paar Jahre vor dem Mord an Burak. Eine Zeit lang kommt der Mann regelmäßig. Ein Stammkunde, den die Frauen Django nennen, wegen seines Barts und den langen grauen Haaren. Und Jahre später habe ich dann gehört, oder Fernsehen und Zeitung und Radio, dass da ein junger Türke erschossen wurde und 2 wurden verletzt in der Nähe vom Neuköllner Krankenhaus. Und dann auf einmal habe ich gedacht, Mensch, das Kinder, da hast du ihn noch mal hingefahren. Das ist schon Jahre her. Was wollte er da? Ja, ich habe gefragt. Er wollte zu seinem Bruder und ich sage, was willst du denn da? Naja, wir machen Schießübungen. Ich sage, Schießübungen? Im Garten oder was? Nee, nee, im Keller. Naja, ich habe mal nicht weiter dabei gedacht und geht mir auch her nicht an. Und Jahre später, wo das dann mit den jungen Türken passiert ist, mit die beiden, Ich fahre da mit dem Auto vorbei, sehe die Kreuze und habe gedacht, hallo, hast du den nicht mal hier in der Nähe abgesetzt? Wo genau, weiß ich nicht mehr. Wenn man in so eine Psyche versucht, so schwer das überhaupt ist, hineinzugehen, dann sind das häufig Menschen, die den Eindruck haben, dass ihnen massiv Unrecht getan worden ist in ihrer Lebensgeschichte. Die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher zu der Frage, wie man sich den Täter so einer Tat vorstellen kann. Dass sie benachteiligt sind und die sich dann immer mehr in sich zurückziehen. Und in dieser Welt im Kopf werden diese Gefühle von Rache und Hassimpulsen so übermäßig stark, dass sie dann fast zu einer Tat drängen. Und wenn dann noch bestimmte Dinge wie zum Beispiel der Besitz einer Waffe dazukommen und wenn noch vielleicht auch erleichternde Bedingungen, nämlich Hemmimpulse, die durch Alkohol aufgelöst werden, noch taterleichternd hinzukommen, dann kann es sein, dass aus dem, was viele im Kopf und Hassgefühlen haben, auf einmal eine Handlung wird, die so erschreckend ist wie diese. Kapitel 2: Der Mord an Luke. 3,5 Jahre nach dem Mord an Burak geschieht ein weiterer Mord in Neukölln. In den frühen Morgenstunden des 20. September 2015 besucht der 31-jährige Brite Luke Holland ein Lokal in der Ringbahnstraße. Das Der Rex ist eine dieser neuen Neuköllner Bars mit einem jungen internationalen Publikum. Eine Mischung aus Szenekneipe und Galerie. Luke hat in Oxford Jura studiert und lebt seit Dezember 2014 in Berlin. Er ist in dieser Nacht das erste Mal im Del Rex. Er hat in einer anderen Kneipe eine Freundin des Barbesitzers kennengelernt und kommt noch auf einen Absacker mit. Morgens gegen 6:10 versucht ein Freund aus England, ihn auf dem Handy zu erreichen. Vermutlich, weil er das Klingeln nicht hört, geht Luke nicht ran. Um 5:55 ruft er seinen Freund per Videotelefonat zurück. So when he called me back, he was walking out of a bar. Als er mich zurückrief, ging er gerade aus einer Bar raus. I couldn't see much. Ich konnte nicht viel sehen. Ein paar Leute. Dann sah ich sein Gesicht. It was almost like a courtyard surrounding. Es sah aus, als wäre er auf einem Hof oder so. I couldn't really work. Aber ich weiß nicht genau. He was outside somewhere. Er war irgendwo draußen. Chris ist ein guter Freund von Luke. Die beiden kennen sich, seit sie 17 sind. The conversation included about what he was doing. So he was on a night out drinking. Wir sprachen darüber, was er gerade macht. I was on a night out drinking. Er war aus, etwas trinken. Ich war aus, etwas trinken. He laughed, I laughed. Er lachte, ich lachte, und dann sprachen wir kurz darüber, dass ich ihn besuchen kommen würde. It's just boys being boys, and es war einfach ein Jungsgespräch. An ad hoc phone call, ein spontaner Anruf, weil ich mich freute, ihn bald zu besuchen. So he was in a good mood. Er war sehr guter Stimmung, angeheitert. Er war die ganze Zeit am Lachen. Ja, es war eine fröhliche Unterhaltung. Um 5:58 legen die beiden auf. Kurz darauf ist ein lauter Knall zu hören. Es gab so einen Moment, wo irgendwie auf einmal so kurz mal alle so innegehalten haben. So, ne? Also so hat sich das angefühlt. Eine Besucherin, die an diesem Abend ebenfalls im Del Rex ist. Wir waren so ein bisschen erschrocken, so, was war das jetzt? Aber haben dem Knall jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Wir dachten halt, das ist irgend so ein Böller, ne? Dann war das aber auch schon wieder vergessen. Etwa 10 Minuten später verlässt die Besucherin gemeinsam mit einem Bekannten die Bar. Sind so raus, Martin hat mich begleitet. Und dann ist uns beiden aufgefallen, dass da jemand liegt auf der linken Seite. So. Und uns ist aufgefallen, dass das halt ein junger Mann ist, der halt voll Blut ist, also im oberen Körperbereich. Aber im gleichen Moment, nach meiner Erinnerung, ist mir dann halt auch relativ schnell aufgefallen, dass wir nicht alleine da draußen sind, sondern zwischen den beiden Straßenseiten auf dem Fahrweg stand halt jemand so, der uns beobachtet hat und sah halt irgendwie auch echt aus wie so ein Cowboy, ne, mit so einem Ledermantel und Stiefel und ja, hatte halt irgendwie so eine Art Gewehr in seiner Hand gehalten und hat uns so angeschaut. Der stand auch wie so eine Statue, ne? Also gar nicht bewegt. Ich habe das Gefühl, wir standen da uns gegenüber so bestimmt 5 Minuten, ne? Als würden wir uns so anstarren und es war so Freeze. Also so, das ist meine Erinnerung. Im Endeffekt war es viel schneller alles, glaube ich. Was er will mit der Waffe, habe ich dann gesagt. Wer er ist, was er will. Und die einzige Antwort war dann so, dass er auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ja, wo ist der andere? Er ist an mir vorbeigelaufen, zielgerichtet zum Del Rex. ich bin so hinterhergelaufen, er hat in den Laden reingeschaut und ich bin immer nur so hinterher und meinte, wen suchen Sie, was wollen Sie? Und er hat nur so in sich reingebrubbelt, so, wo ist er denn? So, es war auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall nach einem Mann gesucht. Und welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Hat er einen Plan? War er verwirrt? Nee, verwirrt wirkt er überhaupt nicht. Der hatte schon auf jeden Fall seinen Plan. Der wusste so, der will dahin, der will an mir vorbei, er hat ein Ziel vor Augen und da ist er hin. So. Ist er in den Laden reingegangen? Er wollte in den Laden reingehen. Er hatte schon die Türklinke in der Hand. Warum er es nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Und hast du noch so einen Eindruck davon, wie er dann weg ist? Ist er da gerannt oder wie hat er sich entfernt? Nee, er ist überhaupt nicht gerannt. Der ist genauso mit seinem zielstrebigen Schritt aufs Del Rex, ist er genauso auch wieder zurückgelaufen. Also mit so einer Ruhe und so einer Gleichgültigkeit, die ich schon irgendwie als kaltblütig empfinde. Das war wie so eine Rolle. Also wäre das so alltäglich für ihn eigentlich auch. Ja, so hat sich das angefühlt. Also es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt hier nicht mit irgendjemandem zu tun, der das erste Mal macht. Ne? Der hat sich überhaupt nicht von mir aus der Ruhe bringen lassen. Während die Gäste der Bar sich um Luke kümmern, dreht der Mann sich um und geht weg. Der Kanadier Ryan, der das Del Rex betreibt, kann ihn aufgrund der Beschreibungen identifizieren. Ein Anwohner namens Rolf, der nur 2 Häuser weiter wohnt. Er war vor diesem Abend ein paar Mal zu Gast in der Bar. Also der ist ja immer alleine gekommen erstmals und der war immer gesprächig, entweder mit mir oder hat versucht dann mit anderen Gästen halt Gespräche anzufangen. Und das war auch ja, eine Art Gesprächigkeit, das fast an Aufdringlichkeit eigentlich gegrenzt hat. Der wollte immer seinen Monolog irgendwie ausführen. Halt immer ja, wahrgenommen werden. Ja, halt wie ein Baby. Und nicht mit einer Sensibilität für seinen Mitmenschen, sagen wir. Es ging nicht darum, was sie wollten, sondern nur darum, was er wollte. Rolf erzählt dem Barbetreiber, dass dies früher mal seine Stammkneipe war. Eine Rockerkneipe namens Starkstrom. Ins Del Rex passt er nicht mehr so recht. Ein gelernter Betonbauer, seit Jahren arbeitslos. Doppelt so alt wie die anderen. Schon eine Woche vor Lukes Tod gibt es Ärger mit ihm. Der hat nebenbei das Wort Alkoholiker gehört in einem anderen Gespräch, was ich mit einem Freund geführt habe. Und hat irgendwie gedacht, dass es auf ihn bezogen war oder dass wir über ihn geredet haben. Darauf hat er dann aggressiv reagiert, weil der ist aufgestanden, also von seinem Hocker, und kam rüber zu uns und hat seine Faust so hoch gewackelt in der Luft, also vor dem Gesicht von meinem Freund. Und hat ja gesagt so, was hast du mich genannt? Du hast mich Alkoholiker genannt, du Arschloch. Ich werde dich jetzt einen in die Fresse hauen. Und also ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Und wo ich gemerkt habe, dass er nicht zu beruhigen war, dann habe ich ihn halt rausgeschmissen, weil hier gehören keine aggressiven Ausdrücke hin, ja. Eine Woche später kommt der Mann wieder. Es ist die Nacht zum 20. September, zwischen 2 und 3 Uhr. Zuvor hat er auf einem Volksfest in Oranienburg, dem sogenannten Apfelfest, bereits einiges getrunken. Eigentlich will Ryan ihm Hausverbot geben. Aber weil Rolf sich gleich beim Reinkommen für sein Verhalten vor einer Woche entschuldigt, gibt Ryan ihm eine letzte Chance. Das hat er auch verstanden und in der ersten Zeit, wo ich hier war, habe ich kein weiteres. Der saß einfach da. Der hat schon versucht, Gespräche mit anderen Leuten anzufangen. Das hat halt nicht so geklappt an dem Abend. Und von diesem Punkt, ja, so wo diese Gespräche nicht mehr geklappt hatten, hat er halt ein paar ja, Aussagen gemacht in die Richtung so, es sind so viele Ausländer hier, wieso kann keiner hier richtig Deutsch sprechen? Also es war, wie man das halt so jetzt aus Berlin auch kennt, seit den letzten 5 Jahren. Es ist einfach ein Laden, wo viel Englisch gesprochen wird. an dem Abend zumindest, und dann halt auch Spanisch, und es gab halt einfach dieses internationale Gefühl. Dann also hat seine Laune sich schon geändert. Der ist dann sehr in sich gezogen und hat also von meinem Gespür her schon eine sehr negative Energie ausgestrahlt. Insgesamt 5 Cola Rum trinkt der Mann am Tresen. Um spätestens 5:30 morgens verlässt er die Bar. Ohne allerdings seinen letzten Drink zu bezahlen und sich, wie sonst üblich, von Ryan zu verabschieden. Ob er Luke in der Bar noch begegnet ist, ist nicht klar. Ich glaube, also der Luke ist halt zufällig draußen gewesen um diesen Punkt und hat gesehen, dass jemand mit einem Gewehr in den Laden reinkommen wollte. Also ich glaube schon, dass der Luke hat versucht, den Rolf aufzuhalten. Und dadurch ist er erschossen worden. Hast du eine Idee, wer der andere sein könnte, den er gemeint hat? Also, ich glaube, ja, also schon. Also eigentlich glaube ich, dass der mich erschießen wollte. Eigentlich, ja. Warum? Weil ich bin halt der Typ, der seinen alten Stammkneipe zerstört hat. Irgendwie. Ja, also der hat mich als Homosexueller an dem Abend zum ersten Mal erlebt. Hat er überhaupt eine Ahnung davon bekommen, dass ich halt schwul bin. Und dazu, dass ich so eine, ja, nicht deutsche Ort hier aus seinem ehemaligen Stammkneipe gemacht habe, ja. Zivilpolizisten nehmen den Mann am Abend nach der Tat in der Nähe seiner Wohnung fest. Es ist der 62-jährige Rolf Z. Der Mann, den der Besitzer eines Sexkinos 2 Jahre zuvor bereits als möglichen Täter im Fall von Burak genannt hat. In seiner Wohnung finden die Beamten unter anderem eine Hitlerbüste, ein Porträt von Hitler auf einer Staffelei, ein gerahmtes Hitlerfoto, eine Patronenkiste in Form eines Hakenkreuzes, einen Pappaufsteller mit der Führungsriege des Dritten Reiches. Wieder wird ein junger Mann auf offener Straße erschossen, wieder in Neukölln. Wieder kennen sich Täter und Opfer nicht. Weil die Tat Ähnlichkeiten zu dem Mord an Burak aufweist, wird auch die für Burak zuständige Mordkommission informiert. Da wurde der Leiter der 6. Mordkommission direkt quasi vom Tatort aus angerufen durch den Leiter der 5. Mordkommission, die den Fall bearbeiten, weil es doch aus der Vielzahl von Fällen, die wir in der Zwischenzeit immer mal in unterschiedlicher Tiefe überprüfen, doch herausragt. Ein vollendetes Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in Neukölln, das ist natürlich eine Sache, die uns aufhorchen lässt. Kapitel 3 – Der Prozess. Im Frühjahr 2016 beginnt der Prozess gegen Rolf Z. wegen des Mordes an Luke Holland. Da war nicht die Spur einer Emotion. Es war, als wäre er gar nicht da. Lukes Mutter Rita Holland. Gemeinsam mit ihrem Mann Phil kommt sie zu den Prozessterminen aus Manchester nach Berlin. So I dashed across and I... Also bin ich nach dem Urteil zu ihm gestürmt und habe ein Foto von Luke an die Scheibe zwischen uns gehalten. Er schaute das Foto für, mir kam es vor wie eine Ewigkeit, wahrscheinlich 10 Sekunden an. Dann sah er mich an und spuckte das Wort Englisch aus. Die Art, wie er Englisch sagte, wirkte wie, so what, er ist Engländer. Es ist egal. Unser Sohn war nichts als Dreck unter seinen Füßen. Er hat teilweise lethargisch gewirkt, hat immer so in den Raum geguckt, aber hat auch die Beweisaufnahme verfolgt. Rechtsanwalt Onur Özata, der Lukes Eltern vor Gericht als Nebenkläger vertritt. Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was die Zeugen berichtet haben, dann haben die von jemandem gesprochen, der handwerklich sehr begabt war. Ein geschichtlich sehr interessierter Mensch, politisch sehr interessierter Mensch, Sie sagten, er sei belesen. Rolf Z. selbst schweigt vor Gericht. Doch durch die Zeugenaussagen von Menschen, die ihn kennen, lässt sich sein Werdegang rekonstruieren. Z. wird im Februar 1953 als das jüngste von 6 Halbgeschwistern geboren, die alle einen anderen Vater haben. Nach dem Hauptschulabschluss macht er eine Lehre zum Betonbauer, die er vor der Gesellenprüfung abbricht. Er arbeitet als Kohlenträger, Dachdecker und Fernfahrer. Nach dem Verlust seines Führerscheins vor allem auf dem Bau. Seit 1999 ist er arbeitslos. Er lebt von Sozialleistungen und verdient sich durch eine Eurojobs etwas dazu. Also die Information, die wir von ihm haben, ist zunächst mal aus seiner Biografie, dass er als Kind offenbar durchaus verwöhnt worden ist und dadurch offenbar auch mit normalen Frustrationen gar nicht so gut umgehen konnte. Die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher. Der in seiner Biografie dann auch sehr häufig Abbrüche hatte, weil diese Anstrengung nicht auf sich genommen hat. Er hat, soweit ich das in Erinnerung habe, keine abgeschlossene Ausbildung. Aber offenbar hat es nichts mit seiner Intelligenz zu tun, weil wir die Information haben, dass er durchaus auch an intellektuellen Inhalten sehr interessiert ist, die verarbeitet, viel liest. Er scheint also intellektuelle und sonstige Kompetenzen zu haben, aber nicht die Fähigkeit, mit Frustration so umzugehen, dass er also auch etwas entferntere Ziele angeht. Rolf Z. hat 3 erwachsene Söhne, ist aber seit vielen Jahren alleinstehend. Gekoppelt ist offenbar auch eine Schwierigkeit bei ihm, sich wirklich empathisch gegenüber anderen Personen zu verhalten. Seine ehemalige Lebenspartnerin gibt die Auskunft, dass er zu seinen 3 Söhnen, die er hat, keine Beziehung gehabt hat, sodass auch der Kontakt zu den Söhnen jetzt nicht mehr da ist. Dieses Problem von ihm, Empathie zu empfinden, passt natürlich auch dann sehr zum Tatgeschehen, weil das auch eher eine Ausübung von Macht ist, als eine Fähigkeit, sich in irgendeiner Form in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Die Mutter seiner Kinder hat sich 2006 wegen seines Alkoholkonsums von ihm getrennt. Ein Gutachter beschreibt ihn im Prozess als sogenannten Pegeltrinker. Aus dem schriftlichen Urteil. Er begann bereits mit 15 Jahren mit dem Konsum von Alkohol. Während er anfangs zunächst vorwiegend Bier trank, konsumierte er später überwiegend hochprozentige Alkoholiker. Vor etwa 3 Jahren ging er dazu über, bereits am frühen Morgen Alkohol zu trinken, indem er Rum bzw. Weinbrand in seinen Kaffee oder Tee mischte. Bis zu seiner Festnahme trank er pro Tag in der Regel mindestens eine Flasche Schnaps, Whisky, Weinbrand oder Rum. In unregelmäßigen Abständen konsumierte der langjährig alkoholgewöhnte Angeklagte, der eine Vielzahl verschiedener Schnapsflaschen sowie selbst aufgesetzten Alkohol in seinem Zimmer aufbewahrte, noch größere Alkoholmengen, was vereinzelt auch zu sogenannten Filmrissen führte. Wir wissen, dass Alkohol das Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes angreift, die Nervenzellen zerstört, und es sind bei ihm ganz deutliche Hinweise darauf, dass er in einem extrem alkoholisierten Zustand fast so etwas wie eine Wahrnehmungsverzerrung hat. Eigentlich das Muster, was wir schon im Alltag haben, dass er Aggression gegenüber anderen empfindet, andere für bestimmte Dinge verantwortlich macht, das wird dann in dieser paranoiden, alkoholverzerrten Wahrnehmungssituation noch viel extremer. Da der Vermieter die ehemalige Lebensgefährtin von Rolf Z. nicht einzeln aus dem Mietvertrag entlässt, leben die beiden in einer Art Zweck-WG weiter zusammen. Nach Rolf Z.'s Festnahme wird sie von der Polizei gefragt, ob er ihr gegenüber mal gewalttätig geworden sei. Zitat aus dem Vernehmungsprotokoll. Veronika K.? Ja, das war ein einziges Mal. Da fing er wieder an mit den Kanacken, dass ich mit denen rummachen würde, wenn ich bei meiner Mutter wohne. Da wollte er in mein Zimmer rein und stürmte auf mich zu. Ich habe schnell die Tür zugedrückt und habe dabei seinen Fuß eingeklemmt. Er hat ihn dann zurückgezogen und ich konnte die Tür zudrücken und abschließen. Und am nächsten Tag wusste er das nicht mehr. Frage: Sie haben in der letzten Antwort den Terminus Kanacken gewählt. Veronika K.: Ja, das war sein Wortschatz. Weil meine Nichte, die ist mit einem Araber verheiratet und die haben 3 Kinder und weil ich zu denen Kontakt pflege, hat ihn das wohl nicht gepasst. Frage: Welche Einstellung hat denn der Rolf im Allgemeinen zu Ausländern? Veronika K.: Keine gute, würde ich mal sagen. Naja, weil er die Araber und Türken, die haben ihm alle nicht gefallen. Frage: Gab es einen Grund für diese Abneigung? Veronika K.: Das muss ja zu sehen gewesen sein mit den ganzen Büsten, die da stehen, von dem Hitler. Den fand er wohl sehr gut. Im Prozess werden Fotos des Zimmers gezeigt, in dem Rolf Z. Nazi-Devotionalien und Militarier sammelt. Freunde und Bekannte nennen es das Herrenzimmer. Es war so ein Mischding. Also einerseits natürlich waren da Elemente von Sammlungen enthalten, Degen, Messer, altertümliche Waffen. Andererseits gab es aber auch Nazi-Devotionalien, die aber so platziert waren und in solch einer Menge vorhanden waren, dass man schon den Eindruck hatte, der Typ, der sammelt nicht nur, sondern der verehrt die Sachen. Also der hat da schon eine Sympathie für. Angesichts der vielen Zeugenaussagen und Indizien sind die Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Aus nächster Nähe habe er Luke Holland erschossen, wobei er die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausgenutzt habe. Rolf Z. habe sich extra einen langen Mantel angezogen, um das Schrotgewehr zu verbergen und dann aus 1 bis 2 Metern Entfernung auf Luke zu schießen. Dieser habe keine Chance gehabt, sich zu wehren oder zu fliehen. Im Juli 2016 das Urteil. 11 Jahre und 7 Monate Haft wegen Mords. Dass er zur Tatzeit erheblich alkoholisiert war, wird ihm strafmildernd zugute gehalten. Das Motiv bleibt im Unklaren. Aus dem schriftlichen Urteil. Die Kammer konnte insbesondere nicht feststellen, dass der Angeklagte explizit aus Ausländerhass oder aufgrund einer rechtsextremen Gesinnung den Entschluss zur Tötung des Luke Holland fasste. Es ist möglich, dass er auf die Betreiber und oder die Gäste der Bar Del Rex wütend war, weil er sich von ihnen schlecht behandelt fühlte oder weil in dem Lokal vorwiegend Englisch und Spanisch gesprochen wurde. Die Kammer schließt aus, dass der Angeklagte den Luke Holland wegen eines vorangegangenen Streits oder nach einer von diesem ausgehenden Provokation töten wollte. Ob Rolf Z. auch für den Mord an Burak verantwortlich ist, wird vor Gericht nicht verhandelt. Kapitel 4. 2 Taten, ein Mörder? Wir sind überzeugt, dass unser Sohn Luke noch leben könnte, wenn sie damals gründlicher ermittelt hätten. Lukes Vater, Phil Holland. Selbst wenn man Rolf Z. für den Mord an Burak nicht hätte anklagen können, hätte er wahrscheinlich nicht nochmal versucht, jemanden umzubringen, wenn sie ihn und seine Familie zumindest befragt hätten. Aber weil er ohne wirkliche Untersuchung davongekommen ist, fühlte er sich ermutigt, noch jemanden zu erschießen. Insofern halten wir die deutsche Polizei und die Behörden für mitschuldig am Tod unseres Sohns. Doch wie ist die Polizei dem Hinweis des Sexkinobetreibers im Jahr 2013 nachgegangen? Na, wir haben damals das gemacht, was uns möglich war, was uns sinnvoll erschien. Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner, der die Ermittlungen seit 6 Jahren leitet. Weil das Ganze aber, wie er sagte, 7 bis 10 Jahre her war. Der Hinweis ging 2013 bei uns ein. Und die Munition, die da nachgefragt wurde, nicht die ist, die zu der Tat zum Nachteil von Burak verwendet wurde, haben wir dann gesagt, ja, haben wir überprüft, aber wir konnten da keinen hinreichenden Tatverdacht feststellen. Scheinbar ist er nicht für die Tat vom Krankenhaus Neukölln verantwortlich. Können Sie noch was zu den Ermittlungsschritten sagen? Also ein Ermittlungsschritt ist auch zu gucken, natürlich, inwieweit ist dieser Mensch vorher schon mal polizeilich in Erscheinung getreten. Und da stießen wir auf einen Vorgang im Zuge dessen, bei diesem Menschen auch durchsucht wurde, seine Wohnung. Angeblich auch, weil er eine Schusswaffe hatte. Damals wurden aber keine Schusswaffen gefunden, es wurden Munitionsteile, Munitionen gefunden, die teilweise auch nicht funktionsfähig waren, aber keine scharfe Schusswaffe. Haben Sie mit ihm damals auch gesprochen? Nein. Den Hinweis des Sexkinobetreibers hielt Kriminalhauptkommissar Hübner für nicht relevant. Im Januar 2015 notiert er in der Ermittlungsakte, ein Bezug nach Neukölln sei nicht erkennbar. Ein Bruder könne nicht ermittelt werden. Beides ist falsch und hätte durch einen einfachen Anruf bei der ehemaligen Lebensgefährtin geklärt werden können. Die sagt, Rolf Z. wohnte seit 1975 in der Neuköllner Ringbahnstraße. Und er hatte drei Brüder, von denen der letzte 2007 gestorben ist. Genau dieser Bruder wohnte tatsächlich in der Nähe des Tatorts von Buraks Ermordung. So, wie es der Hinweisgeber der Polizei geschildert hatte. Er war eigentlich ein Pfundskerl, ja. Er war ein sympathischer Mensch. Und mit ihm konnte man auch mal lachen und mal Spaß machen. Und das war es eigentlich. Ein ehemaliger Nachbar des Bruders von Rolf Z. Ja, dann kam er mal rüber, weil er, wie gesagt, auf der anderen Straßenseite bei seiner Schwägerin, würde ich mal sagen, ja. Und dann hat man ein bisschen geklönt und das war es eigentlich. Aber das heißt, er kam auch nach dem Tod seines Bruders noch rüber zu seiner Schwägerin? Naja, ich würde sagen, hauptsächlich, ja. Weil der Bruder, der konnte ja alles machen und dann ist der verstorben. Naja, und dann hat er sich quasi um dessen Frau gekümmert, nicht? Und hat alles Mögliche und Unmögliche, ist einkaufen gegangen mit ihr und überhaupt handwerkliche Sachen, ja. Er hat gemauert, er hat da einen wunderbaren Kamin, er hat einen wunderbaren Sitzplatz gemacht. Also er war quasi ihre rechte bzw. linke Hand. Wie oft war er so bei ihr? Oh, es kam relativ oft vor, ja. Bestimmt in der Woche war er 2, 3, 4, 5 Mal da. Und er hatte ja kein Auto, er musste ja mit dem Fahrrad kommen, beziehungsweise mit dem Bus. Und ja, dann ist er da halt eben hin und hat dann da also den ganzen Tag gearbeitet, ja. Eine andere Anwohnerin bestätigt diese Angaben. Sie sagt, es war, als hätte er hier gewohnt. Wissen Sie, ob er einen Schlüssel hatte? Einen Schlüssel hatte er. Ich weiß nicht, ob er für das Haus einen Schlüssel hatte, aber fürs Grundstück hatte er schon eins. Aber das heißt, er muss quasi schon auch immer an dieser Stelle, wo der junge Türke erschossen worden ist an der Rudower Straße, das lag auf seinem Weg. Ja, der ist entweder da auf der Rudower Straße oder er ist hinten rumgefahren. Da gibt es ja noch Straßen an der Seite lang. Genau den Weg, den der Täter nach den Schüssen genommen hat. Auch die Täterbeschreibung im Fall von Burak passt auf Rolf Z. Die Polizei sucht nach einem Mann, der zwischen 45 und 60 Jahre alt ist und etwa 1,75 groß. Rolf Z. ist zur Tatzeit 59 Jahre und 1,78 Meter. Das mit dem irgendwie was, hätten wir alles in Frage gestellt, ja, dass der das eventuell hätte sein können. Und so, er war ja überhaupt nicht aggressiv. Ja, er hatte immer so ein Grinsen, so ein Lächeln immer auf der, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann hat er also so ein bisschen gegrinst. Aber er war netter, er war ein richtiger Netter. Aber wissen Sie, ob er zu der Zeit da war, an dem Tag zum Beispiel? Nee, das kann ich nicht sagen. Aber generell war er schon, glaube ich. Es kann durchaus sein, dass er bei uns war, dass er nicht da war, dass er was gearbeitet hat oder ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Das Bauchgefühl des Hinweisgebers jedenfalls hat gestimmt. Er, der Rolf Z. kannte und wusste, dass dieser eine Waffe besitzt, hatte recht, als er ihm einen Mord zutraute. Die Polizei ist diesem Hinweis praktisch nicht nachgegangen. Die Angaben zu einem Bruder wurden nicht geprüft. Die Adresse des Verdächtigen nicht richtig zugeordnet. Auch die Tatsache, dass bei einer früheren Hausdurchsuchung Munition bei Rolf Z. gefunden wurde, wurde nicht als belastend gewertet. Im Gegenteil, dass man keine Waffe gefunden hatte, wurde ihm zugute gehalten. Mit Rolf Z. selbst hat die Polizei nicht mal gesprochen. Wäre es nicht das Mindeste gewesen, ihn zu fragen, wo er zur Tatzeit war? Zumal es zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Spuren gab, denen man hätte nachgehen können. Zumindest hätte man damit das Signal an Rolf Z. gesandt, dass er unter Beobachtung steht. Phil Holland könnte recht haben, wenn er sagt, dass sein Sohn Luke dann womöglich noch leben würde. Selbst wenn man Rolf Z. nicht des Mordes an Burak hätte überführen können. Was mich zutiefst beunruhigt, ist ein ganz, ganz banaler Umstand, wenn man bei dem nicht so genau hingeschaut hat. Was sind denn eigentlich dann die anderen Berichte über die anderen Spuren wert? Ja, in den Akten wimmelt es ja von Aktivitäten der Polizei. Wir haben das gemacht, wir haben jenes gemacht, wir haben den besprochen, wir haben den untersucht. Haben wir es hier mit einer Masse von Aktivitäten zu tun, die vielleicht beeindruckend sind, ob ihrer Zahl. Aber wie ernsthaft hat man diese Spuren untersucht? Etwas, was dafür sprechen könnte, dass Rolf Z. am Abend des Mordes bei seiner Schwägerin war? Nur wenige Stunden vor dem Mord am Burak öffnet ganz in der Nähe die Britzer Baumblüte. Um 17 Uhr spielt eine Oldie- und Country-Band Um 18 Uhr erfolgt der Fassanstich. Rolf Z. scheint solche Volksfeste zu mögen. Vor dem Mord an Luke war er auf dem Apfelfest in Oranienburg. Die Mitglieder der Oldie-Band und der Betreiber eines Bierstands können sich allerdings nicht an ihn erinnern. Vielleicht könnte seine Schwiegerin weiterhelfen. Doch vor Gericht macht sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Einer Vorladung der für Burak zuständigen Mordkommission kommt sie nicht nach. Auch mein Versuch, mit ihr zu sprechen, scheitert. Als ich mit einer Kollegin bei ihr vorbeigehe, ist sie verreist. Stattdessen treffen wir auf die ehemalige Lebensgefährtin von Rolf Z., die das Haus währenddessen hütet. Vor dem Mikrofon äußern will sie sich nicht, aber über den Gartenzaun hinweg redet sie mit uns. Sie bestätigt, dass Rolf Z. seiner Schwägerin regelmäßig im Haus geholfen habe. Dass er Burak erschossen habe, glaubt sie nicht. Also beide Taten miteinander verglichen, fällt natürlich zunächst mal auf, dass zwischen Täter und Opfer bei beiden Taten keine Vorbeziehung bestand. Die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher zu den Parallelen zwischen beiden Taten. Sie sind erschossen worden direkt quasi von vorne. Der Täter hat sich denen so angenähert und hat die vollkommen unerwartete Handlung ausgeführt. Es hat sozusagen die Schutz- und Ahnungslosigkeit der Opfer total ausgenutzt. Er hat dann nach der Tat offenbar noch das Tatnachgeschehen beobachtet, was verschiedene Motive vielleicht unterstellen lässt. Ich halte mich mit den Spekulationen zunächst noch mal zurück, aber zumindest ist das auch eine Gemeinsamkeit, dass er noch sozusagen anwesend war am Ort, um zu sehen, was passiert ist, um dann hinterher zu verschwinden. In beiden Fällen berichten Zeugen von der Gleichgültigkeit des Täters seinen Opfern gegenüber und von der Seelenruhe, mit der er noch am Tatort geblieben ist. Also man kann versuchen, sich hineinzuversetzen, wann würde ich die Beine in die Hand nehmen und rennen. Höchstwahrscheinlich, wenn ich etwas in einer hohen emotionalen, affektiven Handlung tue und dann mich sozusagen auch noch fast abreagiere, um wegzurennen. Wenn ich es aber aus einer relativ gezielten, geplanten Handlung heraus mache, dann kann ich dieses Geschehen wie eine erfolgreiche Machtausübung auch noch von außen beobachten und vielleicht sogar genießen. Was Birgitta Sticher außerdem auffällig findet, ist das geänderte Trinkverhalten von Rolf Z. Ausgerechnet zu der Zeit des Burak-Mordes. Vor Gericht hatte seine Ex-Partnerin erklärt, dass er auf einmal angefangen habe, bereits morgens Hochprozentiges zu trinken. Und eine Vermutung ist, wenn sie, die ihn so lange kennt, diese Veränderung so markant hervorhebt, dann könnte es durchaus eine Möglichkeit sein, hier mit den Erinnerungen an die erste Tat, wenn sozusagen der Alkoholpegel sinkt, da noch mehr nachzufüllen, um mit dieser Tat irgendwo auch fertig zu werden. Also auch wenn die starken Gründe unter Alkohol quasi ihn dazu geführt haben, das zu tun. Und auch wenn er Hassgefühle gegen Ausländer haben sollte oder auch de facto hat, dann kann es trotzdem sein, dass er sich Vorwürfe macht, was habe ich hier getan? Und die wegzudrücken, ist natürlich mit Alkohol einfacher. Auf einen Brief ins Gefängnis mit der Bitte um ein Gespräch antwortet Rolf Z. mit einer handschriftlichen Notiz. Nicht interessiert. Es gab derer Versuche, eine Verbindung herzustellen, zu meinem Mandanten im laufenden Ermittlungsverfahren, die sind gescheitert. Unter Anlegung rechtsstaatlicher Prinzipien gibt es keine Anhaltspunkte, nicht einmal Anhaltspunkte, die einen solchen Rückschluss erlauben. Der Anwalt von Rolf Z., Daniel Lehnert. Und wenn das nicht gelingt und hier eben keine Bestätigung stattfindet, dann muss man damit auch leben. Dann ist ein Verfahren und dieses Recht steht jedem Menschen zu. Dann muss man mit diesem Verfahren auch schließen. Nun ist das aus juristischer Sicht einleuchtend. Trotzdem kann natürlich auch jemand, dem man es nicht nachweisen kann, für einen Fall verantwortlich sein. Was uns interessieren muss und was der Rechtsstaat zu betreiben hat, ist die Aufklärung von Straftaten. Wenn das nicht funktioniert und wenn eine Straftat, die passiert ist, passiert sein soll in Vergangenheit, nicht zu einer anderen Straftat passt, dann muss man es ertragen. Weil Sie sagen, der Fall passt nicht zu dem anderen. Es gibt doch ein paar Dinge, die schon passen, ne? Also die Tatsituation, auf offener Straße wird ein junger Mann erschossen. Es gibt keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Der Tatablauf, ne? Also dieses quasi Schießen aus nächster Nähe, ohne vorherigen Streit und Auseinandersetzung. Das Äußere, so, da gibt es schon etliche Parallelen. Ja, also das sehe ich ganz anders. Also all diese Angaben, die da wohl gemacht wurden, lassen jedenfalls nicht in Rückschluss zu, dass die, und ich sage es nochmal, auch akribisch arbeitenden Mordkommissionen entsprechend zu einem Ergebnis, zu einem Tätertypen gelangen können. Gibt es denn aus Ihrer Sicht etwas, was konkret dagegen spricht, dass Ihr Mandant das gewesen sein könnte? Also das nochmal, ich sitze hier nicht und muss nicht irgendwelche und werde auch nicht formulieren, was konkret irgendwo gegensteht, sondern umgekehrt ist es so, dass die Fakten hier mir präsentiert werden müssten oder eben der Justiz präsentiert werden müssten, nicht umgekehrt. Ich frage, weil wenn man zum Beispiel sagen könnte, was Ihr Mandant in der Nacht gemacht hat zum Beispiel, dann wäre es ja einfach auch diese immer wiederkommenden Mutmaßungen einfach von der Hand zu weisen. Ich bin hier nicht an der Stelle, irgendwelche Mutmaßungen von der Hand zu weisen, sondern ich stehe das immer noch so, als dass hier betrieben wird eine Hetzkampagne. Und wir müssen hier nicht die Gegenrede erbringen und schon gar nicht irgendwelche Erklärungen machen, wo wer sich aufgehalten hat. So läuft es in einem funktionierenden Rechtsstaat ab. Es gibt kriminalistische Unterschiede zwischen beiden Taten. In einem Fall findet der Mord mitten in der Nacht statt, in dem anderen am frühen Morgen. In einem Fall ist das Opfer eine einzelne Person, in dem anderen eine Gruppe. Luke Holland wird mit einem Gewehr erschossen, Burak Bektas mit einem Revolver. Allerdings findet die Polizei bei Rolf Z. weitere Waffen, unter anderem einen Revolver Army Jäger Kaliber 357. Eine Waffe, mit der es möglich ist, die in Buraks Fall verwendete Munition zu verschießen. Und auf der Trommel des Revolvers findet das LKA Schussrückstände, deren Zusammensetzung mit den Schmauchspuren an der Bekleidung der Verletzten Alex und Jamal übereinstimmt. Das Fazit der Untersuchung? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Waffe bei dem Mord an Burak verwendet wurde. Eine eindeutige Zuordnung durch eine ballistische Untersuchung war wegen des Zustands des Revolvers nicht möglich. Da kann man nur sagen, es gab in der Tat gewisse Hinweise. Diesen Hinweisen sind wir nachgegangen. Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Und man muss sagen, wir haben einfach diesen Verdacht nicht konkretisieren können. Es reicht nicht, irgendeine Vermutung aufzustellen. Wir müssen einfach Straftaten beweisen. Und wir haben einfach nichts gefunden, was hier den Tatverdacht weiter konkretisieren konnte. Das heißt im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass er es nicht war? Natürlich können wir es nicht ausschließen. Wir können nicht ausschließen, dass er der Täter gewesen sein könnte. Wir können auch ein rassistisches Motiv nicht ausschließen. Wir können nichts ausschließen. Wie kann man das so sagen? Wir haben keinen Beweis. Wir brauchen Beweis. Wir möchten Beweis von der Polizei. Was würde es für Sie denn ändern, wenn Sie wüssten, dass Rolf Z. auch der Täter von Burak wäre? Ich würde sagen, mein Sohnstäter ist schon im Gefängnis, würde ich sagen. Aber jetzt kann ich sowas nicht sagen. Das heißt, Sie brauchen die Gewissheit, dass... Natürlich, wir brauchen diese Gewissheit. Und dann würden Sie eher Ruhe finden vielleicht? Ja, etwas. Sollte Rolf Z. wirklich für den Mord an Burak verantwortlich sein, ist er vermutlich der Einzige, der die Tat noch aufklären könnte. Burak und Luke. Zwei Morde in Berlin-Neukölln. Feature von Philipp Meinhold. Es sprachen Maximilian Held, Kamil Jamal, Andreas Pietschmann, Nina Weniger und der Autor. Ton Martin Selig und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.